Non abbiate paura delle prime file perché le autorità sono già andate via. Devo spiegare anche questo per gli amici qui trentini, perché avranno visto le alte autorità, ma oggi, loro hanno oggi un'altra cosa che solo, solo oggi, e ritorneranno poi per i nostri lavori. C'è per esempio il vicepresidente dottor Gobbi che è stato qui e è andato via con tutto l'entourage, tutte le altre autorità. Ich darf Sie zunächst einmal als noch fungierender Präsident, ich bin nicht Professor Hospite, sondern ich bin also da, wie Sie gesehen haben, der Präsident dieses Instituts, begrüßen sehr herzlich. Unsere Praxis ist die, dass jeder in seiner Sprache spricht. Natürlich kann er auch, wenn er will, Italienisch sprechen, also in der anderen Sprache sprechen, in einer Diskussion. Da ergibt sich das ja manchmal. Ich bitte nur, das ist, glaube ich, bei uns Geisteswissenschaftlern nicht so gefährlich, aber wenn man etwa eine wirtschaftsgeschichtliche Diskussion hat und so weiter, stellt sich die Tendenz heraus, dass beide Teile dann in der Sprache sprechen, die in der Zeit des Faschismus, la lingua dell'asse, die Sprache der Achse, genannt wurde, nämlich Englisch. Nämlich Ribbentrop und Ciano sprachen nur Englisch miteinander, weil Ciano nicht Deutsch und Ribbentrop nicht Italienisch konnte. Also die entscheidenden Gespräche über den Ausbruch des Krieges und so weiter fanden dann in dieser Sprache statt. Und die Tendenz ist besonders bei Wirtschaftswissenschaftlern und anderen, nicht im strengen Sinn Geisteswissenschaftlern, stark vorhanden, dann Englisch oder Französisch zu sprechen. Wir bestehen darauf, so wie Sie ja alle die andere Sprache zumindest passiv ja kennen, das heißt verstehen, was wir in der anderen Sprache sprechen, dass wir, um uns auch die Zeit der Übersetzungen zu ersparen, wir haben in der ersten Zeit haben wir immer kurze Zusammenfassungen gemacht, aber das nimmt sehr viel Zeit von der Diskussion weg. Also es ist natürlich jedem auch das Recht, steht auch das Recht zu, wenn er will, dann in der anderen Sprache zu sprechen, aber grundsätzlich spricht jeder in seiner Sprache und daher die Bitte, langsam zu sprechen, langsam, deutlich und laut zu sprechen, weil es für den Angehörigen der anderen Sprache natürlich sonst schwierig ist. Ich weiß, das ist eine große Zumutung an viele, dass man sie bittet, langsam und laut und wenig, auch bei der Diskussion, nicht zu lange zu reden, keine vorbereiteten Referate, Co-Referate zu halten, sondern eine wirklich lebendige Diskussion, die hier in unserem neuen Institut aus rein technischen Gründen schwieriger ist, als es seinerzeit die ersten Jahrzehnte nach der Gründung unseres Instituts oben in der Villa Tambosi war, wo eine richtige Seminaratmosphäre war. Und damit bin ich beim zweiten, bei einer ganz konkreten Bitte, aber das ergibt sich eigentlich immer von selbst im Lauf dieser Woche, die wir hier arbeiten. Am Anfang sitzen die Italienisch sprechenden zusammen und die Deutsch sprechenden zusammen. Und im Laufe dieser Arbeit ergibt sich dann schon die Mischung. Das heißt, dann fragt man, was der andere arbeitet. Und man erfährt auch, was der andere arbeitet. Und dann ergibt, das ist ja auch ein Zweck, dass man nicht mit seinen Kollegen da hier also eine Diskussion über die italienischen Probleme und nur unter Italienern und das sozusagen und Deutschen, Deutschsprachigen, dann nur unter Deutschsprachigen reden, sondern dass man eben sich mischt. Und Sie haben ja zwei Koordinatoren, einen deutschsprachigen und einen italienischsprachigen, die beide ja schon öfters hier waren. Noch ein paar Worte ganz kurz über dieses Institut. Das Institut ist 1973, besteht seit 1973, dal 1973 esiste ed è stato ideato, c'è uno dei suoi ideatori, anzi un motore si potrebbe dire di questo fra noi ed è l'amico Prodi che parlerà dopo. Prodi, Paolo Prodi è stato l'ideatore nelle prime pubblicazioni lui è chiamato segretario und segretario hat die Bedeutung in Italien ist der Segretario der eigentliche Machthaber in den politischen Parteien. Das ist für Deutschsprachige nicht so gewohnt, dass etwa der Parteisekretär der eigentliche Chef ist und der Präsident mehr eine Dekorationsfigur. Also Paolo war immer, und wir haben ihm jetzt auch, um Missverständnisse zu vermeiden, trägt er jetzt den Titel, aber Titel sind nicht so wichtig, trägt er den Titel Direttore. Also er war eigentlich der Motor und zwei, die leider schon von uns gegangen sind, das ist Hubert Jedin. Hubert Jedin, der große Kirchenhistoriker, und der andere ist leider vor wenigen Monaten von uns geschieden. Das ist Bruno Kessler gewesen, L'Avvocato Bruno Kessler, der damals, als das Institut gegründet wurde, war er Presidente della Regione. Della provincia, vedi, anche io mi sbaglio sempre, perché è stato una volta presidente della regione, una volta della provincia, und er ist auch ein Motor dieses Unternehmens gewesen, und Jedin hat uns schon vor langem verlassen, aber sein Geist ist noch unter uns und er hat uns sehr viel, er war ja sehr ein bedeutender Kirchenhistoriker und in Italien hat er eine große Schule gehabt und auch Freund Repken wird mir, glaube ich, doch zugeben, dass er doch auch in der deutschen Kirchengeschichtsschreibung und den deutschen Historikern ja doch auch eine Schule gehabt hat. Nun, also das sind die beiden und augenblicklich ist also der Posten, den er als Vater des ITG, des Istituto Trentino di Cultura, das ist, muss ich vielleicht auch noch erklären, das ist, ITG ist sozusagen die Mutterorganisation, die jetzt auch noch viele andere Kinder gekriegt hat, aber noi siamo i primogeniti dell'Istituto di Cultura. L'Istituto di Cultura ha cominciato con la fondazione del nostro Istituto Storico Italo-Germanico. So, das ist im Wesentlichen das technisch. Gerade ist hereingekommen vor kurzem unser Freund. Nein, er ist schon da. Du musst dich nicht umdrehen, ich meine dich. Das ist unser lieber Freund Butterini, das ist der Bibliothekario. Ich mache Sie aufmerksam, dass ihr. Alzati, ecco. Ecco l'amico Butterini, che il bibliotecario, ihm ist zu verdanken, dass Sie hier, Sie werden sich wundern, hier eine Bibliothek haben, eine historische Bibliothek, wie man sie an wenigen deutschen und an keiner anderen italienischen Universität in dieser Aktualität und Weite haben. Also wir haben hier eine sehr wichtige e qui viene l'amico Pierangelo Schiera, der ist jetzt Präside, tu sei adesso Präside della Facoltà di Sociologia, anche uno che è già... Tua culpa. Also Pierangelo Schiera, den viele auch in Deutschland kennen, der sehr enge Beziehungen zu Deutschland hat und der eben, wie gesagt, auch einer der Pioniere ist und zusammen mit der Signora Schiera ja hier auch für wissenschaftliche Fragen und vor allem für die Edition. Wir publizieren ja sehr viel und was wir alles publizieren, das sehen Sie ja draußen aufgestellt, unsere Publikationen. Ja, und jetzt habe ich noch die allerwichtigste Person vergessen, die hier am Institut für Sie vor allem, für alle wichtig ist, la persona che forse la più importante per voi tutti. Qualcuno ha detto, se una volta non c'è né Paolo Prodi, né io, né niente, che è la signora Karin Krieg, la signora Karin Krieg, che die hier als Sekretärin und eigentlich das Instituto Präsente hier immer verkörpert. So, ich glaube, ich habe alles gesagt in Italiano. Credo che non sia necessario ripeterlo in Italiano, perché ormai da vecchio il mio Italiano comincia a cedere con la vecchiaia. E vi auguro tutti un buon lavoro e buoni contatti. Ho notato, per esempio, questo posso dire anche in italiano, che ho conosciuto adesso, un quarto d'ora fa, un giovane collega della mia facoltà dell'Università di Vienna, che non avevo conosciuto prima. Allora, perfino due viennesi, due si sono conosciuti qui adesso, perché Trento è un crocevia dal tempo ancora prima del Concilio. Non è soltanto la città del Concilio, ma già prima del Concilio è un posto d'incontro fra il mondo germanico e il mondo italiano. Voi sapete che, per esempio, nel problema della famosa questione romana, una volta si parlava che il Papa, se dovesse lasciare Roma, voleva venire si parlava di farlo stabilire qua a Trento, dove c'è il cielo d'Italia, ma c'è anche ancora era in quel periodo sotto l'imperatore dell'Austria, ed è Forze per voi, per gli italiani che vanno al nord, Trento è la prima città germanica in un certo senso per molti aspetti, mentre per i tedeschi che vanno in giù verso l'Italia, Trento è la prima città italiana. E credo che questo, queste caratteristiche di Trento e del Trentino contribuiranno anche al conoscersi, anche nel senso della nuova Europa, della futura Europa che voi giovani dovrete poi veramente non solo costruire ma darle anche sostanza. E per quello, di nuovo dico, mescolatevi, prendete contatti, e io ci tengo molto, una volta, contro l'idea di un famosissimo professore italiano, emigrato, ritornato, che era contrario, che al principio, oggi pomeriggio, facciamo una presentazione dei borsisti che presentano in poche parole quello che studiano, quello che fanno, così gli altri noteranno che il tema si può parlare e aiuterà i contatti. Qui c'è in questo momento è entrato uno dei fondatori, Monsignore Iginio Roger, tanti saluti caro amico, così abbiamo anche la benedizione di un autentico clerico qui del posto, famoso storico della storia, non solo della storia ecclesiastica, ma in genere della storia trentina. Insomma, così vedete, abbiamo anche delle radici nel suolo di Trento. In questo senso non voglio più parlare e vi auguro a tutti buon lavoro, gute Arbeit, un schöne Tage hier in Trient. Wir waren früher sehr fleißig, da haben unsere Seminare bis Samstag Mittag, bis fino a sabato mezzogiorno. Adesso ci siamo adeguati al sistema della Arbeitszeitverkürzung, lavoriamo solo fino a venerdì, ma deve essere un lavoro molto umano, e credo che questi contatti qui hanno sempre dato buon frutto, e troviamo che questo lavoro ha una base umana, vi saluto e vi prego, anche se non sono sempre presente io, di rivolgersi a uno di noi. Questa qui c'è un'atmosfera che l'avrete già notato, quelli che c'erano ieri sera, che c'è un'atmosfera molto cordiale, umana e simpatica. In questo senso, buon lavoro a tutti, gute Arbeit, und ich gebe jetzt, adesso parli tu. No, solo appunto un minuto, perché tanto tu hai già detto tutto molto chiaro, ecco, quindi non, io se dovessi parlare tradurrei quello che ha detto il professor Vandrus, quindi non penso sia il caso, ecco. Grazie anzi al Presidente, proprio perché ha illustrato un po' la finalità centrale e tutti i particolari, ha dato anche le presentazioni appunto di noi che siamo qui sia membri del comitato scientifico come il professor Repkin, il professor Schieri, il professor Roger, che sono già stati nominati. Olmi, all'amico Olmi. Poi ci sono i membri dell'istituto, Olmi che è anche relatore, vedo Mazzolini e altri che poi conoscerete man mano. Ecco, la segreteria appunto nella persona della signora Karin Krieg, che è a disposizione per tutti, il bibliotecario è già stato presentato, quindi il problema è soltanto quello così di, se c'è bisogno di qualcosa, di chiederlo, insomma. Ecco. Lo schema è quello appunto seminariale. Oggi ci siamo messi per l'introduzione per solennizzare in quest'aula grande. Nel pomeriggio andremo qui intorno a un tavolo nell'aula piccola e si entrerà. La nostra esperienza, questa ormai è la 34ª settimana, è questa, cioè noi siamo solo l'occasione per un incontro di ricercatori delle due aree. Ecco, abbiamo questo schema delle settimane che è un po', diciamo, lungo e forse rilassato per i giorni d'oggi in cui sempre più i congressi diventano frenetici e si fanno 20 relazioni in un giorno. Ecco, voi vedete che questo non è il nostro schema, insomma. Ecco, lo schema qui è di mettere ricercatori così specializzati come i due coordinatori e gli altri che fanno le relazioni e più giovani ricercatori insieme, ma in ritmi volutamente lenti, in cui le relazioni devono entrare in un discorso fra le due aree culturali. E io penso che finora ci è andata bene, proprio nel senso che noi abbiamo solo il merito di mettere a disposizione questo recipiente di una settimana. È un recipiente di tempo che voi dovete riempire, insomma. E dipende dalla fusione che si riesce a creare, ma di solito la fusione nasce. Se posso ancora aggiungere una cosa che mi è venuto in mente, noi abbiamo fatto sempre al principio due seminari, uno di storia medievale e uno di storia moderna o contemporanea fino al fascismo e nazionalsocialismo, eccetera. Abbiamo avuto sempre eccellenti coordinatori e relatori. Questa volta facciamo uno solo che è proprio a cavallo fra le due età, il grado di Entdeckung Amerikas, das ergibt sich aus der, hat eine gewisse Aktualität, wie Sie wissen, das nächste Jahr, das Kolumbus-Jahr und das, die Veränderung des Bewusstseins bei Italienern und beim Menschen des deutschen Sprach- und Kulturraums. Und deswegen haben wir auch, das trifft sich gut, es hat auch technische und andere Gründe, dass wir jetzt ein Seminar haben, das eben gerade diese Epochenscheidung, sich mit dieser Veränderung der Epoche des Bewusstseins, des Endes der europazentristischen Geschichtsbildes. Das hat also auch aus diesem Grund dieses Seminar eine besondere Bedeutung und es trifft auch zusammen mit den Veränderungen, die sich also etwa durch den Tod von Bruno Kessler. Ecco, proprio una parola sola voglio aggiungere anch'io per Bruno Kessler, un nome che per molti di voi non dirà molto, ecco, ma è la prima settimana che qui si fa dopo la sua morte questa primavera. E quindi è giusto, ecco, ricordarlo, perché l'Istituto Storico Italo-Germanico faceva parte, diciamo pure, di una progettazione politica, quando ancora si poteva pensare a progettazioni politiche nel nostro paese, penso io, ma questa è la mia riflessione personale, insomma, ecco. E perché appunto si voleva ricostituire in questa regione, insomma, una da zona di conflitto a zona di interscambio, ecco. E l'interscambio, direi, se mi resto dire, era soprattutto nella persona di Kessler quasi fisicamente incarnato, ecco. Non voglio portarvi a tempo perché appunto non è il caso qui di commemorazione, ma già ricordo una riunione che ci fu fra le regioni delle Alpi, insomma, in cui c'erano presenti quattro Kessler, se non mi ricordo, uno direttore generale della Baviera, uno presidente del Vorarlberg, uno presidente di Trento, della provincia di Trento, e uno, ecco, tutti con lo stesso cognome Kessler, di Kessler Drillinge genannt, che venivano da quattro regioni diverse, ecco. Chi l'ha conosciuto poi può anche ricordare, insomma, ecco, come nella sua definizione di orso alpino, orso bruno, appunto, c'era un po' questa, era nello stesso tempo presidente di una provincia italiana, di una regione, insomma, diciamo così, autonoma, e Hauptmann anche, insomma, ecco. Landeshauptmann, ecco, come spirito. E diciamo così, questo istituto è nato, non per voler caricare dei significati politici che sono ben lontani, di significati diretti, ecco. Però insomma, ecco, credo sia importante, proprio in questo nostro primo ritrovarci dopo la sua morte, ecco, richiamare un po' questo significato profondo di che la ricerca storica ha anche nella vita attuale, come questo istituto è nato non per una rivalutazione erudita, ma per un'indagine storica al servizio dell'oggi, insomma, ecco. E credo che anche questa 34esima settimana appunto si presti molto bene ad una riflessione che coinvolge fortemente, ecco, io appunto mi evito bene, evito del tutto di entrare in questi problemi, ma non posso sottrarmi alla impressione ancora recente degli affreschi del soffitto di Santa Maria della Vittoria in Ingolstadt, in cui tutti i quattro continenti e la scoperta dell'America vengono esaltati proprio in una visione che non poteva non diventare coscienza della gente, insomma, ecco, cioè formazione, tutta la formazione della classe dirigente tedesca e italiana di questi secoli. Ecco, cioè io credo, insomma, ecco, non per fare gli sciocchi discorsi europei che molto spesso si riempie la bocca, insomma, ma certamente, ecco, è uno dei punti in cui la nostra coscienza comune può trovare delle risonanze estremamente forti. Ecco, proprio per questo credo che la parola al professor Reinhardt è la cosa migliore da fare. Dopo la nach ihrem Vortrag eine kurze Kaffeepause. Dopo. Bisogna lavorare qui. Certamente la mia introduzione si capirà meglio quando sia presentato in tedesco e lentamente anche per gli amici italiani. Auf den ersten Blick scheint alles ganz klar zu sein. Ein Italiener, Cristoforo Colombo, entdeckt bisher unbekannte Inseln im Westen, die zunächst irgendwo zwischen China und Japan lokalisiert werden. Colombo gehört in den Zusammenhang der spätmittelalterlichen Symbiose von italienischem Personal, Know-how und Kapital und iberischer Süd- und Westexpansion. Es fehlt ihm freilich an Prominenz, sodass seine Entdeckungen zunächst nur eine sekundäre Rolle spielen, neben dem um dieselbe Zeit erreichten Ostindien. Das lässt sich an deutschen Texten um 1500 deutlich erkennen. Es braucht einen zweiten Italiener, Amerigo Vespucci, um die neue Welt zu erfinden, in Anführungszeichen. Was heißt das, sie zu erfinden? Das heißt, sie als eine neue geografische Einheit zu begreifen. Dieser Vespucci nun gehörte im Gegensatz zu Colombo zu den sozial- und bildungsmäßig besten Kreisen von Florenz, sodass die rasche Verbreitung seiner Erkenntnis nichts zu wünschen übrig ließ, vor allem durch Kontakte zur internationalen Bildungselite der Humanisten. Und jetzt erst tritt der typisch deutsche Stubengelehrte in Aktion, Martin Waldseemüller, der die neuen Erkenntnisse rezipiert und anlässlich einer gelehrten Neuausgabe der Geographie des Ptolemäus auf den Begriff bringt, indem er die neue Welt nach ihrem Erfinder Amerika nennt. Das Land des Amerigo, wie es später den Salamander des Scheuchzer geben wird. Obwohl Waldseemüller bei der zweiten Auflage der Mut schon wieder verlassen hatte, blieb es bis heute bei dieser Bezeichnung. Also italienische Praxis und deutsche Theorie kombiniert haben Weltgeschichte gemacht. Das würde heißen, wir haben es mit einem Übergewicht Italiens zu tun. Und das scheint auch in der Rezeptionsgeschichte zum Ausdruck zu kommen. Freilich, wenn man, wie Herr Neuber, mit dem Nachzählen der Veröffentlichungen über Amerika, die in der Bibliografie European Americana, erster Band, verzeichnet sind, wenn man, wie Herr Neuber, um die Jahrhundertmitte aufhört, ergibt sich ein deutsches Übergewicht. Wenn man, wie ich, bis 1600 zählt, zeigt sich, dass Deutschland während des ganzen Jahrhunderts knapp zwei Drittel der Zahl der Veröffentlichungen über Amerika produziert hat, die von Italien im gleichen Zeitraum hervorgebracht wurden. Aber wiederum gibt es ein merkwürdiges Phänomen zu beobachten. Mehr als die Hälfte der in Italien gedruckten Schriften wurden allein in Venedig veröffentlicht. Und hier taucht bereits das erste Problem auf. Rezeptionsgeschichtliche Probleme. Ist dieses Übergewicht Venedigs expansionsgeschichtlich oder buchgeschichtlich zu erklären? Ich weiß es nicht. Ich würde aber aus deutscher Perspektive zum Letzteren neigen, zur Buchgeschichte. Denn auch in Deutschland liegt der Schwerpunkt der Erscheinungsorte ganz selbstverständlich bei den auch auf anderen Gebieten maßgebenden Buchdruckerstätten. Das sind in alphabetischer Reihenfolge Augsburg, Nürnberg und Straßburg, gefolgt von Frankfurt und Köln. Man könnte natürlich sagen, das frühe Engagement des Augsburger Großkapitals, der Welser in der Karibik und in Venezuela, der Fugger versuchsweise im späteren Chile, dieses Engagement des Augsburger Großkapitals hätte sich ja eigentlich in einem besonderen Gewicht der Augsburger Veröffentlichungen niederschlagen müssen. Mir scheint aber, dass dem nicht so war. Das Engagement des Augsburger Großkapitals hat die öffentliche Meinung über Amerika kaum beeinflusst. Möglicherweise lag den großen Firmen nichts an Publizität. Und sie wünschten, ihre Amerika-Geschäfte eher als eine Art von Betriebsgeheimnis zu behandeln. Ich weiß aber nicht, ob diese Auffassung ganz zutrifft. Ich bin gespannt, was Frau Pieper uns dazu zu sagen hat. Außer Frau Pieper wird vermutlich heute Nachmittag Herr Donatini vom Buchdruck sprechen. Und das Thema Buchdruck sollte noch bei anderen Beiträgen wiederkehren. Auch wenn es, wenn ich richtig sehe, nur von Herrn Donatini systematisch quantifizierend untersucht wird. Nichtsdestoweniger ist eine quantifizierende Buchgeschichte des europäischen Amerika-Bildes einschließlich Inhaltsanalyse. Ich weiß nicht, ob Herr Donatini eine Inhaltsanalyse durchführen wird. Jedenfalls ist eine solche nach wie vor ein Desiderat. Dass Untersuchungen auf dieser ersten sozusagen der Elementarstufe der Amerika-Rezeption aufschlussreiche Ergebnisse produzieren können, wissen wir aus anderen Einzelanalysen. Zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass der Umfang und teilweise auch der Inhalt der französischen Kanada-Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts deutlich von der Politik von der öffentlichen Meinung Frankreichs abhängen. Es wäre zu prüfen, wie es sich damit anderswo verhält. Herr Donatini wird auch von der Nachfrage der Buchkäufer sprechen. Das heißt, die zentrale Bedeutung des Buchdrucks und die Erwähnung einer Beeinflussung durch die Rezipienten führt uns automatisch auf eine zweite Reflexionsstufe der Forschung. Und dieser gehören implizit oder explizit die meisten Beiträge dieser Woche an. Sie schlägt sich im Schlüsselbegriff Bewusstsein des Gesamttitels nieder. Coscienza, Bewusstsein. Altmodisch ausgedrückt geht es um das Verhältnis von amerikanischem Sein und europäischem Bewusstsein. Noch altmodischer formuliert, um die Wahrheit der europäischen Amerikaner. Moderner und ausführlicher gesagt geht es um das Medienproblem. Wir haben ja weder das Bild Amerikas, das die europäischen Beobachter wahrgenommen haben. Das ist endgültig zerstört. Noch haben wir das Bild der Welt, der neuen Welt, das daraufhin in den Köpfen der alphabetisch Deutschen und Italiener des 16. Jahrhunderts entstanden ist. Wir haben nur die Medien. Die Medien, die ganz wörtlich zwischen beiden, der Wirklichkeit und den Köpfen, vermittelt haben. Wir haben in erster Linie Texte, in zweiter Linie Abbildungen und Karten. Die Zahl der Deutschen und Italiener, die selbst dort gewesen sind, war ja verschwindend gering. Ich glaube aber auch hier wären noch genauere Untersuchungen anzustellen. Das Bewusstsein der neuen Welt beruht hier wie dort, hier in Italien und dort in Deutschland, zunächst einmal auf der Überwindung von Distanz, von räumlicher, sachlicher, personeller Distanz. Nun ist heute niemand mehr so naiv, mit einer simplen, wirklichkeitsgetreuen Abbildung durch die Medien zu rechnen, was das Problem auf die Zuverlässigkeit der dem Autor zugänglichen Information und seine Wahrheitsliebe reduziert hätte. Wir wissen längst, dass die Verarbeitung von Informationen durch Medien und die darauffolgende Aneignung durch das Bewusstsein kreative Prozesse sind, die von ihrer Vorlage abweichen, ja, abweichen müssen. Im Zeitalter des Fernsehens und der gezielten Desinformation über den Golfkrieg haben sogar die radikalen Konstruktivisten Oberwasser bekommen, nach denen Medien überhaupt keine objektive Realität abbilden, sondern Konstrukte zum Zwecke der Selbstvergewisserung produzieren. Wahrnehmung der Lebenswelt ist ein schöpferischer Akt zum Zwecke der Selbstorganisation des Menschen. Deshalb informiert das Medium nicht, sondern es erfüllt Erwartungen. Denn Menschen wollen Orientierung und nicht Authentizität. Man könnte einwenden, das sei ein Problem des Fernsehzeitalters und betreffe weniger komplexe ältere Medien überhaupt nicht. Doch wäre dem entgegenzuhalten, dass Filmbilder zunächst sogar mehr Wirklichkeitsnähe beanspruchen könnten als bloße Texte oder Bilder, die eben, wie in unserem Falle, ganz überwiegend nicht auf Autopsie des Künstlers beruhen. Im Lichte der Orientalismus-These des Edward Said ließe sich in der Tat unterstellen, dass das europäische Bewusstsein von Amerika wenig mit der neuen Welt, umso mehr aber mit den Problemen der Alten zu tun hat. Wie der chinesische Weise des sinophilen 18. Jahrhunderts nichts anderes als ein maskierter europäischer Aufklärer gewesen ist. So wäre der Indianer als edler Wilder von Montaigne bis Karl May nichts als eine ziemlich traditionelle Projektion europäischer Sehnsüchte nach einer besseren Welt. In der Tat, das Thema dieser Woche ist ein kreativer Aneignungsprozess der europäischen Geistesgeschichte und nicht etwa die neue Welt. Ein Prozess der europäischen Geistesgeschichte und nicht die neue Welt. Wir sollten aber im Gegensatz zu den radikalen Konstruktivisten, von denen eben die Rede war, an der alten Einsicht der Historiker festhalten, dass die Menschen sich zwar eh und je ihre eigene Geschichte nach ihren jeweiligen Bedürfnissen fabrizieren, dass sie darin aber nicht völlig frei, sondern vom vorgegebenen historischen Rohstoff, von den Quellen abhängig sind. Die Aufgabe des Historikers besteht ja gerade darin, die Art der Abhängigkeit und den Umgang mit diesem Rohstoff transparent zu machen. Ich meine, das wäre eine genauere Bestimmung des Vorhabens dieser Woche, das sich auf dieser zweiten Ebene der Bewusstseinsbildung abspielt. Weil die Medien weder getreue Abbilder der Wirklichkeit noch reine wirklichkeitsferne Fantasieprodukte erzeugt haben, sondern etwas, was nun einmal dazwischen liegt, kommt es auf dieser zweiten Reflexionsstufe unserer Arbeit vor allem darauf an, die Modalitäten dieses kreativen Aneignungsprozesses zu untersuchen. Da die Rahmenbedingungen in Deutschland und Italien sich trotz europäischer Gemeinsamkeiten, von denen die Rede sein wird, doch erheblich unterschieden haben dürften, könnte man nationale Unterschiede in diesem Prozess erwarten. Ein Thema, das nicht ausdrücklich von einem Referenten behandelt wird, aber das zumindest in den Diskussionen zur Sprache kommen sollte. Zentral sind wohl unterschiedliche politische und ökonomische Interessengegensätze. Die Zusammenfassung von Frau Ford, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, was an sich beinahe selbstverständlich ist, dass für Italien natürlich die politische Abhängigkeit von Spanien eine sehr große Rolle spielen dürfte, die so in dieser Weise in Deutschland nicht gegeben ist. Nun können das jeweilige europäische Weltbild und die davon bestimmten Erwartungen der Leser und Betrachter bereits im Vorfeld zur Selektion passender und zur Unterdrückung unpassender Informationen führen, auch wenn die letztere ausnahmsweise von den Medien aufgegriffen wurde. So hat Herr Neuber früher darauf aufmerksam gemacht, dass Marco Polos Erfahrungsbericht zum Beispiel trotz seines inzwischen bekannten Realitätsgehaltes lange überwiegend als unglaubwürdig angesehen wurde, weil er spezifisch mittelalterliche Wahrheitsgrenzen überschritt, während die dubiose Kompilation des Mandeville mit ihren Fantasieprodukten den mentalen Erwartungshorizont der Zeitgenossen nicht überforderte und deswegen lange für bare Münze genommen wurde. Da der Absatz von den Erwartungen des Lesers abhängig ist, bestimmen Sie die Produktion zumindest teilweise mit. Die bereits erwähnte quantitative Buchforschung könnte auf diese Weise zur Erhellung der Lesererwartungen beitragen. Unter anderem durch Beantwortung der Frage, was jeweils wie schnell in deutscher oder italienischer Übersetzung vorgelegt wurde. Andere Indikatoren für die Lesererwartungen könnten meines Erachtens die Kompilationen sein. Die Kompilationen zwischen Ramusio, über den Herr Donatini sprechen wird, und Debris. Über Debris war leider kein Referat zu bekommen. Aber dennoch wäre es interessant zu sehen, was auch bei ihm der Anthologisierung für wert befunden wurde. Außerdem ist bei Debris gerade die Auswahl und Gestaltung der Abbildungen von hoher Bedeutung. Aber in gewisser Hinsicht bedarf die Aneignung Amerikas durch das europäische Bewusstsein gar keiner ausdrücklichen Selektion. Denn der Expansionsprozess selber ist selektiv, was die Information über die neue Welt angeht. Alle Texte stammen von Europäern, die an der Unterwerfung der neuen Welt beteiligt sind. Und sei es nur als kritische Zuschauer wie Girolamo Benzoni. Unsere Texte sind rollengebunden. Und der Rollen sind nicht allzu viele. Der Eroberer, der Reisende, der Missionar produzieren Texte erster Hand. Der Geschichtsschreiber, der Kosmograph, der Verfasser theologischer und juristischer Traktate, der Autor sogenannter schöner Literatur solche zweiter Hand, wobei dann in den Texten zweiter Hand eine weitere Schicht von Aneignungsproblemen auftritt. Herr Imbruglia wird die rollenspezifische Perspektive der Missionare zur Sprache bringen. Und ich denke, dass Frau Milanesi, Herr Donatini und möglicherweise Herr Olmi jene der Kosmographen erwähnen werden. Herr Neuber wird vermutlich auf die schöne Literatur in Anführungszeichen eingehen können. Gerade an deren Beispiel, am Beispiel der sogenannten schönen Literatur, wird deutlich, dass der Aneignungsprozess anscheinend keine neue Art von Texten produziert hat, sondern sich etablierter Textgattungen mit den seit lange üblichen Verfahren der Textherstellung bedient. In diesem Zusammenhang sollte man auch einmal auf die Übersetzungen zurückkommen. Gibt es überhaupt Studien zur Übersetzungspraxis des 16. Jahrhunderts und zur Auswirkung dieser Übersetzungspraxis auf die Gestaltung der übersetzten Texte? Ein anderes Problem, ein Beispiel herkömmlicher Textgestaltung ist in der Historiografie, möchte ich erwähnen. Das ist die in der Historiografie anzutreffende, aus der Antike überkommene Gewohnheit der Protagonisten derselben, in wichtigen Situationen wohlstilisierte Reden vom Stapel zu lassen, deren Authentizität füglich bezweifelt wird. Doch mit der Erwähnung der Antike sind wir in die wichtigste Dimension des kreativen Aneignungsprozesses der neuen Welt durch Europa eingetreten, nämlich die Einfügung der neuen Erfahrungen in den Horizont, in den gewohnten Horizont der eigenen Kultur. Hier werden wir einen Beitrag von Herrn König erhalten. Entscheidend ist aber, dass wir diesen Prozess nicht nur als eine Kette von materialen Werturteilen, wir könnten auch sagen von Vorurteilen, auffassen, sondern auch seine eher formale Struktur durch kategoriale Prägung mit einbezogen wird. Ich orientiere mich hier an Jürgen Osterhammel, der von der Einbeziehung in autochthone Diskurse gesprochen hat. Das heißt, der Präsentation des Fremden als entweder dem Bekannten entsprechend oder als ausdrücklich als solches stilisiertes Gegenbild des Vertrauten. Entweder Entsprechung dem Bekannten oder das soll, wie bei Herodot, so auch bei Acosta zu beobachten sein. Wenn ich richtig sehe, haben wir aber leider kein Referat über diesen bedeutenden Autor. Aber vielleicht hat Herr Olmi in diese Richtung einige Beiträge vorbereitet. Europas autochthoner Diskurs ist im 16. Jahrhundert nach wie vor ein Doppelter, nämlich der antike und der christliche. Kreative Aneignung des Neuen durch Europa heißt also entweder Einfügung in das Antike oder in das christliche Weltbild oder Konfrontation mit ihnen. Wobei das Angebot an Einpassungsmöglichkeiten mit für uns bisweilen grotesk anmutender Findigkeit ausgeschöpft wird. Die Prägung Europas durch die Antike hatte bekanntlich gerade einen neuen Schub durch den Humanismus erfahren. Herr Vivanti wird von den Humanisten sprechen. Ich glaube, auch bei Frau Pieper werden sie ihre Rolle spielen und wahrscheinlich auch bei Herrn Olm. Humanismus, das bedeutet ja auch Verstärkung und Erneuerung der naturwissenschaftlichen und geografischen Überlieferung des Altertums, in der nun für die neue Welt eigentlich kein Platz vorgesehen war. Von Schwierigkeiten dieser Art ist bei Frau Milanesi die Rede, vielleicht auch bei Herrn Donatini und Herrn Olm. Begriffe wie Indianer, Westindien, oder die Bezeichnung des spanischen Amerika als Las Indias sollen der antik geprägten Geografie Tribut und das zum Teil ja bis heute. Für die Einordnung der unter einfachsten kulturellen Bedingungen lebenden Bewohner der neuen Welt, die man zunächst kennenlernte, stellte die Antike ambivalente Kategorien bereit, mit weitreichenden Folgen, wie sich zeigen sollte. Auf der einen Seite bestand die Möglichkeit, ihre einfache Lebensweise als problemlos und glücklich zu deuten und dem Mythos des goldenen Zeitalters zuzuordnen. Eine spätere Frucht dieser Interpretation ist die Figur des edlen Wilden, die freilich weder in Deutschland noch in Italien im 16. Jahrhundert auftaucht, sondern erst bei Montaigne. Vespuccis Äußerungen über die Brasilianer mögen zwar zu seiner Vorgeschichte gehören, aber sie haben durchaus ambivalenten Charakter. Denn auf der anderen Seite erregte die angebliche Kulturlosigkeit einschließlich moralischer Unzulänglichkeit der Ureinwohner eher Anstoß. Diese Auffassung scheint in unseren beiden Untersuchungsbereichen sogar überwogen zu haben. Der Mangel an stoischer Strenge konnte als verwerflicher Epikureismus gedeutet werden. Die Epikureer aber waren begrifflich die Vorläufer der Ungläubigen und der Hedonisten späterer Jahrhunderte. Das Fehlen einer verfeinerten Kultur konnte aber auch schlicht als Barbarei gedeutet werden. Barbaren aber durften nach der aus der Antike überkommenen Auffassung problemlos bekriegt werden. Sie mussten sogar zu ihrem eigenen Heil unterworfen und durften im Bedarfsfall zu Sklaven gemacht werden. Von den Folgen dieser Deutung wird bei Frau Forti die Rede sein. Sogar die Menschennatur hat man den Indianern abzusprechen versucht. Bezeichnenderweise bietet auch der christliche Diskurs zwei Grundmuster, die den Antiken weitgehend entsprechen. Auch hier gibt es fixe geografische Vorstellungen, die in der Schöpfungs- und Heilsgeschichte begründet sind und von der Entdeckung der neuen Welt zunächst einmal in Frage gestellt werden. Wie können die bisher völlig ohne Kontakt mit der alten Welt lebenden Menschen von einem Stammelternpaar der gesamten Menschheit hergeleitet werden, was doch theologisch erforderlich ist? Vielerlei, zum Teil recht amüsante Erklärungen wurden bemüht, aber auch die realistische Möglichkeit einer Einwanderung aus Asien im hohen Norden postuliert. Dazu werden wir gleich von Frau Milanesi einiges hören. Ferner, müssten die Bewohner der neuen Welt nicht schon lange die frohe Botschaft vernommen haben, wenn die Geschichtstheologie des Augustinus zutrifft? War vielleicht der Apostel Thomas in Amerika? Ist er der Archetyp des Quetzalcoatl? Selbst Anklänge an den Mythos vom goldenen Zeitalter fehlen nicht, wenn indianische Einfachheit als franziskanische Armut interpretiert und der Versuch der Errichtung einer christlichen Idealgesellschaft fern vom verderbten alten Europa in Angriff genommen wird. Häufig freilich begegnet uns die Kategorie des Heiden und des Teufelsdieners, die dem antiken Barbaren in ihrem sozialen Stellenwert entspricht und, wie sich zeigen wird, ähnliche politische Anwendungen provoziert hat. Freilich, und damit komme ich langsam zum Schluss, braucht die Einfügung der neuen Welt ins Weltbild der alten nicht immer so schön geradlinig und affirmativ zu verlaufen. Sie kann auch Brechungen hervorrufen und verstärken, freilich, und das dürfen wir nicht übersehen, auch in dieser kritischen Funktion immer nur im Dienste der Probleme Europas. Schon im frühen 16. Jahrhundert wurde in Italien und Deutschland die Tatsache einer empirischen Korrektur des geografischen Weltbildes durch die Gegenwart als Argument gegen die unbedingte und jederzeitige Überlegenheit der Alten ins Feld geführt, der Antike. Also längst vor der berühmten Querelle des Anciens et Modernes. Das destruktive Potenzial der Entdeckungen für das religiöse Weltbild freilich wurde erst aktiviert, als dies in Europa an der Zeit war. Das ist meines Erachtens ein weiterer Beleg dafür, wer in diesem Aneignungsprozess den Ton angibt und das Tempo bestimmt. Gerade die Tatsache aber, dass Europa so unbestreitbar dominiert, sollte uns auf eine weitere, auf eine dritte Reflexionsebene führen, nämlich zur Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit dieses kreativen Aneignungsprozesses durch Europa. Warum eigentlich sind die Europäer, bei allen Unterschieden im Einzelnen, die Deutschen und die Italiener doch in erstaunlich ähnlicher Weise, warum sind die Europäer überhaupt dazu in der Lage, sich des Restes der Welt nicht nur materiell, sondern auch intellektuell zu bemächtigen? Von diesem Problem wird in dieser Woche meines Wissens kaum die Rede sein. Ich meine aber, es sollte zumindest erwähnt werden als eine große Aufgabe zukünftiger Forschung. Danke vielmals für diesen wunderbaren Einführungsvortrag, der ja eine Fülle von Problemen schon aufgerissen hat durch diesen bibliografischen Überblick, dieses Wandelbild des Bewusstseins. Ich glaube, das gibt sehr viel Anlass zur Diskussion, aber wir machen jetzt, glaube ich, eine Pause, ist Ihnen das recht? Und dann, wie wollen Sie es nachher machen? Gleich eine Diskussion oder erst den, dann nachher einen Vortrag? Das wird ich weiß nicht, ob es Ihnen sinnvoll erscheint, die Einführung zu diskutieren. Das können wir natürlich tun. Aber wahrscheinlich wäre es besser, gleich mit einem Referat anzufangen. Und man kann ja dann die mehr oder weniger lichtvollen Gedanken, die ich ausgebreitet habe, an der passenden Stelle wieder zur Sprache bringen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, sodass wir nach der Kaffeepause, ich glaube, es ist Frau Milanese Hüber, mit ihr dann weitermachen würden. Also das machen wir 10 Minuten. 10 Minuten Pause. Eine Viertelstunde, sagen wir, un quarto d'ora. Diciamo che alle 10:30 Sì, alle 10:30 si può prendere il caffè qui vicino. Allora, dopo anni di era una bellissima introduzione. Posso salutare il presidente? Ciao, come stai tu? Tu stai bene, ho sentito la tua introduzione. No, no, come no. Come al solito, lussuriosa. No, troppo. Avrei dovuto dire questo scherzo del Kessler italiano e del maniaco tedesco. Questo è vero. Magnago. Ghiozia, dire Magnago. Il maniaco, è un nome. Capito, tutti i loro potenti hanno... Ah, sì? Dai.